WDR 5. Neugier genügt. Herr Gabriel, diesen Quatsch, der wird von sehr ernsthaften, dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert. Ich hoffe, dass beide, die Medien wie die Politik, entdecken werden, dass es in dieser sich beschleunigenden Welt unbedingt Schonräume der Nachdenklichkeit braucht, Schonräume des ausgeruhten Argumentierens, dass es keine Schande ist, einmal nichts sagen zu können, dass der permanente Reaktions- und Kommentarzwang beiden eigentlich, den Medien wie der Politik, nicht sonderlich gut tut. Das ist auch wieder richtig falsch. Weil wir zwei Vorschläge. Nein, das kann ich ihm nicht durchgehen lassen. Wir müssen weg von einem Stichflammenjournalismus, von einem Extremismus der Erregung und einer Dauerhektik und einer Überhitzung, die weder der Politik noch den Medien eigentlich angemessen ist. Nachdenklichkeit braucht Zeit und manchmal einfach Ruhe. Das sage ich so leicht hier aus dem wunderschönen Elfenbeinturm der Tübinger Universität in Richtung der Welt. Professor Dr. Bernhard Porxen erklärt der Welt die Welt der bundesdeutschen Medien und der Politik. Als Medienwissenschaftler hat er beide im Blick. Die Journalisten auf der einen Seite. Wir sind die Jäger und Sammler und sind auf die Brotkrumen angewiesen, die ab und zu mal vom Tisch fallen. Und die Politiker auf der anderen. Wir werden kritisch beäugt von den Medien und haben dadurch selbstverständlich auch so einen natürlichen Abwehrmechanismus. So sind die Befindlichkeiten heute. Doch wie und warum sind sie nur so geworden? Wie fing es an, 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges? Erster Aufzug, das Vorspiel. 1945 war die Presse gleichgeschaltet, sie war kontrolliert, sie war Mittel der Propaganda. Viele Verleger, viele Redakteure sind verfolgt worden, wurden ins Gefängnis gesteckt im Nationalsozialismus und die Presse wurde in den Dienst der Partei, der NS, gestellt. Dr. Jürgen Reiche, Historiker und Ausstellungsdirektor im Haus der Geschichte in Bonn. This is Radio Hamburg, a station of the Allied military government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung. Nach 45 sah das Ganze anders aus. Die Alliierten kontrollierten Deutschland und kontrollierten auch im Grunde genommen die Presse, die es natürlich nicht gab, und lizenzierten sie. Also ich übernahm Talks und Features immer noch in Uniform eines Leutnants, traf in den Gängen englische Offiziere, die sehr merkwürdig berührt waren, plötzlich einem deutschen Offizier zu begegnen, der auch noch mitreden wollte und in den Programmsitzungen erschien. Peter von Zahn, im Juni 1945 kommt er zu Radio Hamburg, dem späteren NWDR. Waren hingerissen von den Hoffnungen und Träumen, die wir hatten, wenn wir daran dachten, was ein gutes Rundfunkprogramm in dieser Zeit denn nun sein sollte. Neuanfänge überall. 1945 erscheinen auch die ersten Zeitungen. In München, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Der Kommunist Karlebach ist Lokalredakteur bei der Frankfurter Rundschau. Die Leute rissen sich darum. Die Leute haben allmählich oder eigentlich sogar ziemlich schnell gemerkt, wie sie von Goebbels und seiner Bande beschissen worden waren. Und griffen also hektisch nach der Zeitung. Ich muss korrekt sagen, auch weil sie Einwickelpapier brauchten. Aber sie brauchten und wollten auch geistige Nahrung. Schluss mit der Propaganda, dem Gewäsch, dem Verlautbarungsjournalismus. Endlich lesen können, was Sache ist, und endlich wieder fragen und schreiben dürfen. Es waren diese Tage, diese ungeschiedenen Tage. Einerseits die Katastrophe und die Katastrophen, denn wenn es ums Überleben geht, dann gibt es natürlich viele Katastrophen. Beschreibt der Publizist Wilfried F. Schöller die Stimmung in den neu gegründeten Redaktionen. Und andererseits die Tage der Hoffnung. Also eine Zeit, die ein Ende signalisiert und neue Anfänge und Aufbrüche. Das spürt man dann auch sehr in der Zeitung, und diese absolute Freiheit und Gestaltungskraft, das ist wahrscheinlich für keinen Zeitungsmann später jemals so wiedergekehrt. Man soll kritisieren. Man soll Opposition treiben. Eine jede Regierung braucht Opposition. Zweiter Aufzug. Die Politiker betreten die Bühne. Aber wie das jetzt geschieht, in einem großen Teil der Presse und zum Teil auch im Rundfunk, alles schonungslos herunterzureißen, was in Bonn geschieht. Meine Damen und Herren, das ist wahrhaftig eine Sünde gegen den demokratischen Gedanken. Das Verhältnis von Medienpolitik kann man gut beschreiben. Es ist eine bestimmte Form der Beziehungsfigur, die hier herrscht. Eine Beziehung der wechselseitigen Instrumentalisierung, die wir hier finden können. Politiker, 1945 auch ein Beruf, der erst noch erlernt werden muss in der jungen deutschen Demokratie. Die Pressefreiheit wird im Grundgesetz verankert. Fragen ist erlaubt. Erlauben Sie mir eine dreiste Frage, Herr Dr. Adenauer. Bitte. Sie haben nie geschwindelt als Bundeskanzler vor der Öffentlichkeit? Es war nie nötig? Sie sind mit Verschweigen immer durchgekommen? Mit Schweigen, nicht mit Verschweigen. Die Demokratie war gar nicht geübt. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass man manchmal überrascht war, wenn da ein kritischer Bericht kam, den man gar nicht erwartete. Jürgen Reiche vom Haus der Geschichte. Er spricht gerne von dem Wächteramt der Presse. Dieses Wächteramt ist dringend notwendig. Man klärt auf, man ist investigativ. Manchmal schlägt es über, klar. Und manchmal wird auch mit unlauteren Mitteln am Schreibtisch gekämpft. Aber für eine Demokratie ist eine freie Presse unverzichtbar. Doch wie frei und gibt es nicht auch Grenzen dieser Freiheit und die Pflicht, auch mal die Arbeit der Regierung zu loben und bestimmte Themen gefälligst nicht anzusprechen? Wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat getrieben wird, dann... Die Spiegel-Affäre 1962. Die Redaktionsräume der Zeitung werden durchsucht, Haftbefehle für mehrere Redakteure ausgestellt. Auch Rudolf Augstein wandert hinter Gittern. Die Öffentlichkeit wurde zum ersten Mal richtig wach. Die Leute wussten, dass man durch Zusammenrottung der Obrigkeit entgegentreten kann. Der Gefängnisdirektor kam zu mir und sagte mir, kommen Sie, hören Sie, draußen hören Sie es, die sind alle für Sie. Die Spiegel-Affäre ist ein brutaler Einschüchterungsversuch eines kritischen Nachrichtenmagazins. Und Sie sehen daran, hier hat Politik mit aller Macht versucht, Presse zu kontrollieren. Und es hat, und das ist die gute Nachricht, nicht funktioniert. Bernhard Pörksen, Spezialist für das feine Beziehungsgeflecht zwischen Journalisten und Politikern. Diese ja noch junge Demokratie hat sich auch über die Spiegel-Affäre gefunden, auch über die Spiegel-Affäre konstituiert. Die nachfolgenden Prozesse haben sehr klar die Befugnisse von Journalisten, die Möglichkeiten zur kritischen Kontrolle der Macht noch einmal festgeschrieben und gleichsam in das Verfassungswerk dieser noch jungen Republik hineinbetoniert. Und das ist durchaus eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht für die BRD. Aber auch in der jungen DDR gibt es seit 1946 erste Zeitung. Neues Deutschland, Junge Welt, Tribüne. Aufmerksam studiert, auch von den ausländischen Korrespondenten. Der verwunderte Zeitungsleser. Wenn ich mich eine Stunde lang in das Neue Deutschland, die Tribüne und all die anderen fortschrittlichen Zeitungen vertieft habe, dann schließe ich die Augen, um mir einige Minuten stille Besinnung zu gönnen. Wie glücklich die Menschen in der DDR doch sein müssen. Tagtäglich können sie von neuen Errungenschaften lesen, von der Stärkung des Sozialismus, von der Festigung des Friedens und den Siegen im Kampf gegen den Imperialismus. Die Partei hat immer recht. In den Ausbildungsplänen steht ganz eindeutig drin, welche Funktion diese Presse hatte. Und da ist das Dienen der Presse auch formuliert. Unsere Presse, die schärfste Waffe der Partei. Politische Überzeugungs- und Erziehungsarbeit soll sie in der DDR leisten. Das Wort der Partei in die Massen tragen. Jede politische Aussage, die über den schwarzen Kanal des westdeutschen Fernsehens ausgestrahlt wird, bietet Gelegenheit, was sage ich, sie zwingt einen Journalisten, für den sein Beruf nicht Profession, sondern Konfession ist, das heißt Bekenntnis. Sie zwingt ihn dazu, der Wahrheit vom Kopf, auf den sie vom westdeutschen Fernsehen gestellt wird, auf die Füße zu verhelfen. Ein Überzeugungstäter, Karl Eduard von Schnitzler mit seinem Schwarzen Kanal. Für die freie Presse im Westen hat er bis zuletzt nur Spott übrig. Macht euch doch nicht lächerlich mit eurer Freiheit und eurer Ungebundenheit. Medien und Journalisten haben gewiss nicht die Aufgabe, nun permanent die Politik zu streicheln und ihr zu sagen, wie wunderbar alles funktioniert. Sie haben die Aufgabe, Kritik zu üben, Kontrolle auszuüben, eben indem sie auch Unerwünschtes, von politischer Seite aus Unerwünschtes publizieren. Wird es heute eine Erklärung des Verteidigungsministers geben, wann und mit welchem Inhalt? Dritter Aufzug, Macht und Ohnmacht. Zwei Seiten einer Medaille. Der Minister wird jetzt in diesem Moment, in den nächsten Minuten, vor einigen ausgewählten Medienvertretern, die da vom Ministerium gewartet haben, eine Erklärung abgeben. Und den Inhalt werden Sie dann erfahren, wenn er es getan hat. Noch Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg lässt 2011 die versammelte Bundespressekonferenz einfach sitzen und erklärt sich nur vor ausgewählten Journalisten. Das ist doch Kokolores hoch drei. Aber durchaus Usus, wenn es mal eng und so richtig unangenehm wird, kein Kommentar. Die VW-Affäre, Günther Jauch lädt zum Talk und... Die Politik, der zuständige Verkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU. Nein, aus seinem Ministerium stehe niemand zur Verfügung und er leider auch nicht. Und was ist mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD? Auch er steht nicht zur Verfügung. Dieses Massenverstecken von Politik, wenn es dann mal für alle etwas unangenehmer wird, das ist schon sehr bemerkenswert. Aber auch nur, weil die Politik ansonsten nicht dazu neigt, sich vor der Presse zu verstecken. Ganz im Gegenteil. Politiker sehen für sich völlig zu Recht die Aufgabe, nun ein möglichst breites Publikum zu erreichen und, wie Hermann Lübbe, der Philosoph, einmal gesagt hat, im Medium der Öffentlichkeit um Zustimmungsbereitschaft zu werben. Und jetzt geht die Bundeskanzlerin Richtung Mikrofon und wir hören, was sie zu sagen hat. Medien als Vermittler der Politik, des politischen Willens. Die Zahl der Helfenden überragt die Zahl der Hetzer und Fremdenfeinde um ein Vielfaches. Auch dank, und das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, vieler wunderbarer Berichte darüber von Ihnen, den Medien, gerade in den letzten Tagen. Und ich erlaube mir, ausnahmsweise einmal Sie auch zu ermutigen, genau das fortzusetzen. Ausnahmsweise. Normalerweise verbietet es sich für Politiker, Journalisten zur Berichterstattung aufzufordern, jedenfalls öffentlich. Doch schon Adenauer bat ausgewählte Redakteure regelmäßig zum Tee. Und auch heute in Berlin gibt es vertrauliche Runden, inoffizielle Treffen, zu denen auch der SPD-Mann Lauterbach lädt. Das Ziel ist im Prinzip, Missverständnisse zu vermeiden, das Verständnis auf Seite der Journalisten zu verbessern und also auch Fragen so diskutieren zu können, dass nicht jede unvorsichtige Äußerung, die also das Verständnis verbessert, in der Zeitung zu lesen ist. Ich persönlich bin kein Anhänger all dieser dunklen Verschwörungstheorien, die momentan so furchtbar in Mode sind. Ich glaube nicht an die großen Geheimabsprachen auf der Hinterbühne. Medienfachmann Bernhard Pörksen nimmt die gewöhnlich gut unterrichteten Kreise in Schutz. Da werden dann Absprachen getroffen, da wird gefeilscht, da werden Themen, Ideen, Konzepte durchgestochen, auch mehr oder minder private Informationen über den politischen Gegner. Aber es ist ein ja gleichsam ganz normaler sozialer Prozess des Miteinanderverhandelns, des Abstimmens. Was darf in einem Interview vorkommen? Was soll da vorkommen? In welcher Art und Weise wird sich jemand präsentiert sehen? Und wir erleben natürlich auch als Publikum immer wieder, dass gleichsam die Maske fällt und die Hinterbühne sichtbar wird. Ich schwöre, dass meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes. Entschuldigung. Vierter Aufzug im Bett mit den Medien. Hallo Kai, hier ist der Christian. Nee, nochmal. Herr Diekmann, hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen. Wulff oder Gutenberg meinten, man könnte eine Nähe schaffen und durch eine solche Umarmung auch vielleicht eine Presse für sich selber schaffen, die eher positiv als negativ ist. Jürgen Reiche, Ausstellungsdirektor im Haus der Geschichte. Er kennt sie auch im Original, die Aufnahme, die Stimme von Christian Wulff auf dem Anrufbeantworter von Kai Diekmann, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung. Es ist ein Unterschied, ob man, es war ja schon mal publiziert, ob man das verschriftlicht sieht oder ob man den Duktus der Sprache hört. Das ist etwas so, ja, Gewaltiges, was da abläuft. Da muss man eintauchen, das muss man mal gehört haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Jagd auf Christian Wulff, wo viele und ich auch den Kopf geschüttelt haben. Das ging ja bis zum Bobbycar runter. Vorteilsnahme im Amt. Ein Bobbycar, den man auf jedem Flohmarkt vielleicht für einen Fünfer kaufen kann, wird dann justiziabel. Also eine ganz irre Geschichte. Und auch irgendwie eine ganz normale Geschichte aus der heutigen Medienwelt. Wer mit der Bild im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten, kommentierte Springer-Chef Matthias Döpfner trocken. Also das gab in diesem Skandal und in dieser Skandalisierung eigentlich alles. Die gesellschaftspolitisch relevante Anfrage von Journalisten, aber auch die peinliche Überdrehtheit und natürlich von Seiten des Bundespräsidenten, ja, ein Abwarten, ein Versuch zu beschwichtigen, ein Versuch, Medien zu kontrollieren, bis hin zu einem Wutanruf auf der Mailbox des Bild-Chefredakteurs. Und man sieht an diesem Fall, die Mediengesellschaft kann mit Ungewissheit, mit dieser Unsicherheit, was ist eigentlich los, überhaupt nicht umgehen. Ungewissheit übersetzt sich in der Mediengesellschaft automatisch in Grausamkeit. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wohlverfallen. Alea, ja. Also mal rumschauen, wenn wir alles noch verklagen müssen oder wenn man auf der Treibjagd ist und die Jagdhunde haben eine Blutspur, da wird nicht mehr links und rechts geschaut, das ist schlimm. Letzter Aufzug. Die große Hatz. Die Macht der Medien sitzt heute überall. Sie sitzt im Publikum, das seine Smartphones hat. Sie sitzt in den sozialen Netzwerken und sie sitzt in den klassischen Medienhäusern. Das heißt, der Medialisierungsdruck hat ungeheuer zugenommen. Der mediale Imperativ, das sich äußern müssen, der ist in einer strikt verschärften Form vorhanden im digitalen Zeitalter. Mit dem Hashtag Merkel schweigt spotten und kritisieren viele online. Twittern, posten Hashtags, demokratischer sind die Medien, meinen die einen. Zu atemlos wird das politische Geschäft, fürchten die anderen. Professor Bernard Parkson spricht von einem inneren Alarmzustand und einem permanenten Reaktionszwang. Das ist die Sorge, die man haben muss. Wie frei, wie autonom, wie selbstbestimmt ist Politik im Zustand der Hetze? Wie selbstbestimmt ist Politik im Medienkorsett? Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.